Am Berliner Lietzensee wurde der Pensionär Hermann Brückner erschlagen aufgefunden. Der Mordverdacht der Kripo richtet sich gegen die Rockerbande Luzifers Lieblinge, die seit einiger Zeit auffällig ist. Nach Festnahmen und Verhören einzelner Lieblinge ist Kommissarin Ledermacher von deren Schuld an Brückners Tod noch lange nicht überzeugt. Sie hört sich stattdessen im Altenheim der Frau Michelsen um und gewinnt erstaunliche Eindrücke. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie in den vollen Genuss dieser Kunstkopfproduktion kommen wollen, setzen Sie bitte Ihre Kopfhörer auf. Was bedeutet Bille, Frau Michelsen? Bille? Oder Otzel? Wie ich schon mehrfach betonte, pflege ich mich nicht in die persönlichen Angelegenheiten meiner Gäste einzumischen. Bille. Belege jährlich. Otze. Offenstehende Zahlen. Vielen Dank, Frau Michelsen. Ich möchte nicht mehr länger abrufen. Bitte schön. Mord am Lietzensee. Hörspiel von Jörg Jannings nach dem gleichnamigen Roman von Richard Hay, zweiter Teil. Im Lietzenseepark in Berlin-Charlottenburg wurde ein 70-jähriger Mann erschlagen aufgefunden, Hermann Brückner. Katharina Ledermacher, Kriminalkommissarin in Berlin, hatte ihren Fall. Ihre männlichen Kollegen in der Gotha-Straße, dem Sitz der Westberliner Kriminalpolizei, an der schnellen Aufklärung des Falles interessiert, hatten auch gleich eine heiße Spur. Luzifers Lieblinge hießen die Rocker, die ein Zeuge auf dem Weg zum Lietzenseepark gesehen haben will. Und da schwarzes Leder und Masken zusammengehören, hatte man auch gleich die Erklärung für die maskierten Banditen, die schießend und hupend in gestohlenen Autos durch die Straßen von Berlin rasten und die Ordnung dieser Stadt empfindlich störten. Katharina Ledermacher wollte nicht zu Recht anbeißen. Sie suchte das Altenheim auf, in dem Hermann Brückner wohnte, lernte Sophie Michelsen, die Besitzerin, kennen, ein Aasgeier, wie sie gleich erkannte, hörte viel Musik und den Namen Bockelmann. In einer Schweizer Zeitung wurde damals über einen Amtsgerichtsrat Bockelmann geschrieben. Damals war Katharina Ledermacher Erzieherin in einem Schweizer Heim für milieugeschädigte und geistig unterentwickelte Kinder und verheiratet mit dem Journalisten Ruedi Scheidt. Tinka, ihre Tochter, blieb beim Vater und sorgte für hohe Telefonrechnungen. Der Mann in Katharinas Leben als Kriminalkommissarin heißt Robert Tillmann und ist Studienrat. An ihn denkt sie sehr intensiv, als sie jetzt in der Telefonzelle die Nummer dreht. Hallo, Schöne, was gibt's denn? Naja, ich hab Spaß gehabt. Eines der Themen hieß Grundgesetz, Artikel 14, Absatz 2, Eigentum verpflichtet. Hast du einen Moment Zeit? Also, Wortlaut. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Beschreiben Sie, wie Sie sich einen solchen Gebrauch vorstellen. Einige meiner Schüler erklären mir daraufhin, ich sei ein ausgekochter, karriereversessener Opportunist. Genau mit den Worten. Nachdem ich der alte Heinzen eine Stunde in der Aufsicht vertreten hatte, nahm er mich beiseite und warnte mich, wenn ich so weitermachte, sei meine Karriere bald am Ende. Ja. Windiger Liberaler, ja. So heißt das wohl. Ja, meine Schöne, und was macht deine Karriere? Bockelmann. Warte mal. Früherer Oberbürgermeister von Frankfurt. Ah, ist nicht. Und mit dem großen Essen, das du mir versprochen hast? Ja, auch nicht. Hör mal zu, schön. So ein großer, starker Mann geht ein, wenn man ihn nicht pflegt. Was denn morgen früh? Nach Hamburg. Hamburg, Sternschanze. Zwei dunkelhaarige Kinder in gelben Gummistiefeln drückten sich an einer schmutzigen Backsteinmauer entlang. starrten Katharina misstrauisch an, als sie ihnen zulächelte. Am Ende der schmutzigen Backsteinmauer war ein offenstehendes Tor. Katharina betrat einen Hof. Im Hintergrund eine verfallene Bude mit der kaum lesbaren Aufschrift Werkstatt. Katharina ging um eine große Pütze herum, auf ein Autowrack zu. Vor dem Steuer saß ein junger Mann mit blondem Schnauzbart und randloser Brille und versuchte Tachometer und Tourenzähler aus der Verkleidung zu lösen. Guten Morgen, Herr Vikar. Die Kommissarin aus Berlin, wa? Ja. Ich hab Sie ja heute Nachmittag erwartet. Ja, ich weiß. Aber da kann ich nicht. Ist ja auch egal. Sie werden sowieso nicht erfahren, was Sie erfahren wollen. War es schwer, die Werkstatt zu finden? Nun nicht. Sie haben mir den Weg gut beschrieben, Herr Johansen. Halten Sie mal. Ja. Mir hat gut gefallen, wie Sie gestern am Telefon so offen geredet haben. Schadet ja auch nichts, wenn die Polizei dazulernen will. Wir haben das gestern Nacht noch diskutiert, aber keiner von uns ist bereit, irgendeinem von der Polizei und wer noch so sympathisch seinen Job zu erleichtern. Zusammenarbeit ist also nicht drin, Frau Kommissarin, falls Sie sowas erwartet haben. Nee. Zusammenarbeit mit Totschlägern und Totstechern habe ich nicht erwartet. Mir ging es um was anderes. Wie meinen Sie denn das, Totschläger, Totstecher? Wörtlich. Wir haben einen Erschlagenen in Charlottenburg und ihr habt seit heute früh einen Erstochenen in Landsberg. Was wollen Sie? Moralische Entrüstung oder Polizeimaßnahmen helfen da doch nichts. Wachsen Sie mal auf, wie die aufgewachsen sind. Die reichen Söhnchen, die Edelrocker, die aus Langeweile kriminell werden, die meine ich nicht. Ich meine die aus den Arbeiterfamilien, wo es schlimm ist. Zu enge Betonwohnungen, zu viele Menschen auf der Wohnung, zu viele deformierte Menschen, die klar auch ihre Kinder deformieren. Manche schafft es nicht, das zu verkraften, das liegt immer zur Schule. Keine Sonderschule, keine Ausbildung, die ersten Vorstrafen. Wenn so einer aus so einer Familie sich nicht anpassen kann oder will, ist er schneller draußen, als wenn er bürgerliche Eltern hätte, aber das wissen Sie ja wohl. Ja. Immerhin. Eins lernen die Jungen, denen es so geht, gleich. Das Grundprinzip dieser Gesellschaft. Und wenn Sie das begriffen haben, sind Sie Rocker. Der Schwache wird fertig gemacht. Der Starke setzt sich durch. Also wollen Sie stark sein. Verdammt, ich komme nicht ran. Und wenn ich von draußen probiere, schiebt es mir auf die Kabel. Ihre Kollegen hier, die behaupten, Rocker suchen Autorität, Widerstand. Und deshalb müsse man den Rockern Autorität und Widerstand bieten. Wenn es so wäre, wäre es einfach. Andere reden davon, dass man den Rockern eine klare Zielvorstellung geben muss. Aber was für eine klare Zielvorstellung kann die Polizei einem Rocker geben, sagen Sie mal. Ja. Rocker brauchen Bezugspunkte. Und wenn Sie jetzt fragen, ob ich den Rockern Jesus als Bezugspunkt andrehen will, nicht mal im Traum. Jesus wäre das Letzte. Ich will es doch noch mal von draußen spielen. Was sagt Ihr Pastor dazu? Der hat gerade eine Beschallungsanlage gestellt. Kostet 6.000 Mark. für die 40 Leute, die sonntags in die Kirche kommen. Sollen die nicht da weiter nach vorn setzen? Ich habe pro Jahr nicht mal 2000 Mark gewilligt bekommen für die Orgelarbeit. Das heißt, ein bisschen. Saufen, ein bisschen. Tanzen, ein bisschen Ping-Pong. Wir diskutieren und nichts ändert sich. Aber das hier, diesen Hof, das hier können wir kriegen. Der Besitzer hat Pleite gemacht. Ich habe einen Freund, der ist Meister. Der hat das Recht, Lehrlinge auszubilden. Der würde das übernehmen und einen erstklassigen genossenschaftlichen Kfz-Reparaturbetrieb aufziehen mit einem Dutzend Rocker. Die verstehen doch alle was von Motoren, die fummeln doch dauernd an den heißen Öfen rum. Ich habe von denen überhaupt erst gelernt, wie ein Motor aussieht. Aber bloß zum Spaß am Motoren basteln, als Freizeitbeschäftigung, das haben wir hinter uns, das ist nichts, das ist sinnlos. Wir brauchen eine richtige Basis. Eben eine anerkannte Lehre. Und Umgang mit Leuten, denen man trauen kann. Geben Sie mir doch mal den Schlüssel. Ja. Da machen die Rocker da mit? Soll ich zureden, wie alle Totschläger, Säufer, Vergewaltiger, zu älter rausgetrittler werden? Kann doch sein, nicht wahr, sie werden jetzt nicht zu angepassten Spießern, sondern machen aus ihren Aggressionen politische Aktionen. Kann doch sein. Fürs Erste sind sie immerhin bereit, das mal auszuprobieren, wie das so läuft mit einer genossenschaftlichen Werkstatt. Und dafür brauchen wir Geld. 100.000 Mark für Werkstattanrichtung, Hebebühne. Das hier da sei, die muss ich zusammenkriegen. Ja, und die Rocker verkaufen ihre Feuerstühle? Nee, zählen die dazu. In 2-3 Monaten könnten wir dann soweit sein. Dann reparieren wir billig die Autos von Studenten und Arbeitern. Sie auch? Ich mach die Buchführung. Die Zeit haben wir nicht mehr. Die nächste aus der Generation wird haariger als die gegenwärtige, so für die Sicker, ganz schön haariger. Die Kinder da drüben, die gehen in die Sonderschule hinterm Schlachthof. Nicht, weil sie milieubeschädigt oder subnormal sind, bloß weil sie Italiener sind. Und weil sie nicht genug Deutsch können für die deutsche Schule. Sie können nicht genug Deutsch, weil ihre Eltern in dieser Stadt isoliert leben, beide, aber das wissen sie ja. Ja, wir brauchen die Mafia nicht zu importieren, die produzieren wir selber. Ich habe mehr gesagt, als ich wollte. Sie haben mich reden lassen. Sie haben immer bloß Ja gesagt. Ja. Die üblichen Bullen tun das, die immer quasseln. Nein. Ich bin nicht Ihr Gegner, Herr Johannes. Hier, der Schraubenschlüssel. Vor mehr als 18 Jahren war Katharina Ledermacher Erzieherin gewesen. In einem Schweizer Heim für milieugeschädigte und geistig unterentwickelte Kinder. Fräulein Katharina, sagten die Kinder und zupften sie am Rock, als sie sich am Tisch der Erzieherinnen zum Essen hinsetzen wollte. Fräulein Katharina, warum isst du am Tisch der Verwachsenen? Isst doch mit uns. Katharina Ledermacher hatte es längst begriffen. Egal, was sie unternahm, sie war auf der Seite der Verwachsenen. Nur mit Anstrengung hielt sie oft die Spannung aus, die sich ergab zwischen dem, was sie tat, und dem, was sie erkannt hatte. Katharina Ledermacher war 8 oder 9, als sie Tante Fenner zum ersten Mal sah. Da lag der Unteroffizier Ledermacher schon ein paar Jahre im Sand der Weichselmündung begraben. Und Katharinas Mutter, Kriegsdienst verpflichtet, arbeitete 12 Stunden in einer Tachometerfabrik. In der verdunkelten Zwei-Zimmer-Wohnung in Frankfurt-Alt-Rödelheim musste ein Notbett gerichtet werden. In der Nacht von Tante Fenners Besuch gab es keinen Luftschutzalarm. In dieser Nacht fühlte sich Katharina sanft umarmt und träumte, dass Tante Fenner nicht ihre Großtante, sondern ihre Mutter war. Kannst du es nicht endlich Katharina und mir erklären, Fenner? Deshalb bin ich ja hergekommen, Evilein. Aber ich bitte dich um eins. Geh nicht so aufgeregt mit mir um. sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ich gehe nicht aufgeregt mit dir um. Gut, dann ist ja gut, wenn du dich nicht aufregst. Hast du nun dein Haus verkauft oder nicht? Ja. Ja? Nein, natürlich nicht. Also was denn? Evelyn, Onkel Evelyn. Tante Fenna will sicher nicht darüber reden. Doch, ich will darüber reden. Ah, der Tee, ja. Ich habe auch eine Frage an Katharina. Aber jetzt will ich erstmal mit ihr die Aussicht genießen. Ach Gott. Ich war so lange nicht mehr an der Elbe. Mit deinem Robert. Danke, Tante Fenn. Wir sind noch glücklich, falls du das meinst. Ist er noch so furchtbar dick? Dick und geduldig. Ein anderer Mann würde seinen schrecklichen Beruf auch nicht ertragen. Fenner, du bist... Dieser Dr. Krogsen ist ein schrecklicher Mensch. Ja, also, Fenner, du bleib doch bei der Sache. Erzähl der Reihe nach. Ich hatte also Klenks und Petrimeier beauftragt, mein Haus für 280.000 zu verkaufen. Und Klenks und Petrimeier hatten gesagt, mehr als 260 brächte es auf keinen Fall. Ich erzählte Dr. Krogsen davon. Ach, wie gesagt, ein schrecklicher Mensch. Ja, doch. Wenn ich an ihn denke, kommt mir... Nun, er machte mir ein Angebot. 250, sagte er, bar und sofort. Wenn Klenks und Petrimeier für 260 kaufen, sagte er, kriege ich nach Abzug von Kurtage und Steuern höchstens 200. Stimmt nicht. Er hat es mir vorgerechnet. Du hättest Erkundigungen anziehen sollen. Sicher, wenn auch. Jedenfalls sagte er, Kurtage fällt sowieso schon aus. Und wegen der Steuern schreiben wir einfach in den Vertrag 200.000. Einleuchtend, nicht, oder? Die restlichen 50.000 wurde mir nach Vertragsaufschluss gegeben. Verstehst du? Hör zu, Teller. Und jetzt sagt dieser Betrüger, er hätte keine Ahnung von den 50.000. Du wolltest ja selbst betrügen. Ich? Ja, den Staat. Ach Gott, ja, meinst du? Also ich finde... Jeder spart schließlich Steuern, wo er kann. Hat er nicht denn Recht dazu, oder? Redet mir nicht vom Staat. Fenner, du bist unmöglich. Tu mir einen Gefallen, Eva. Sei lieb und rede jetzt nicht wie ein Spießer, ja? Nun hör doch, Fenner. Also, abgesehen davon, dass Katharina als Kriminalbeamtin verpflichtet wäre, jetzt sofort gegen dich ermittlungsmäßig tätig zu werden... So. Und gegen Dr. Krogsen muss sie nicht ermitteln, wie? Also abgesehen davon verhält es sich so. So wie du einen Prozess anstrengst, hast du sofort ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Halse. Geht das gefälligst in deinen Kopf? Und ein zweites wegen Betrug von Klenks und Petrimeier. Mein Rechtsanwalt... Jeder Rechtsanwalt dürfte dasselbe sagen. Mein Rechtsanwalt hat mir gesagt, wie man erreichen kann... dass der Vertrag für ungültig erklärt wird. Was sagst du jetzt? Ich habe diesem Gangster schon vor einer Woche seine 200.000 Mark zurückgeschickt. Gestern hat er sie zwar wieder auf mein Konto gelegt, aber heute liegt sie zum zweiten Mal auf seinem. Was er mir hinlegt, lege ich ihm zurück. So. Klenks und Petrimeier haben nämlich plötzlich jemand, der 280 zahlen will. Da siehst du's auch, Gangster. Und... Wenn ich nun, verstehst du, es gibt da, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit, ach Gott, es handelt sich eigentlich um die einfachste Sache von der Welt, dieser Paragraph nämlich, vielmehr seine Anwendung, wenn ich, aber ihr müsst mir zuhören. Natürlich, Tante Fenner. Wenn ich zum Zeitpunkt der Vertragsschließung, des Vertragsabschlusses, wenn ich da, aber du musst nicht lachen, Katharina, nicht so ganz nun anwesend war im geistigen Sinn. Aber Tante Fenner. Vorübergehend, versteht sich. Das kann ja vorkommen. Bei alten Menschen nicht. Oder zum Beispiel, ich bin ja schon enorm verkalkt. Du aber eigentlich, Ebelein, noch mehr. Nur anders. Wie meinst du das bitte? Das wollen wir jetzt nicht erörtern, Ebelein. Das würde Katharina nicht interessieren. Kurz, wenn man... im Zustand einer vorübergehenden, im Grunde ganz unerheblichen, wenn auch momentan spürbaren, geistigen Absence Ach, was rede ich da herum? Ich war einfach nicht zurechnungsfähig, als ich den Vertrag unterschrieb. Und deshalb ist er ungültig. Na, das ist Haarsträuben. Jawohl. In Logik war ich immer stark. Hast du mir den zweiten Band von Schlössers Weltgeschichte mitgebracht, Ebelein? Schlössers Weltgeschichte? Ja, doch. Hast du sie mitgebracht oder nicht? Ja, im Auto. Aber ich weiß wirklich nicht, wozu du jetzt Schlössers Weltgeschichte... Wärst du sie lieb und holst sie mir? Ja, jetzt. Jetzt, so. Ebelein ist immer so neugierig und besorgt und zappelt dazwischen. Wie kommst du auf Schlössers Weltgeschichte, Tante Fenner? Ich habe sie Ebelein zum Abiturium geschenkt. Du wirst diesen Verein kennen. Ich komme nicht mehr drauf, wer mir neulich während dieser langweiligen Kaffee- und Kucheneinladung bei dieser Frau Dings da... Ich habe tatsächlich ebenfalls diesen Namen vergessen. Wer mir den Namen da drauf geschrieben hat. Leider habe ich nicht darauf geachtet, dass auch die Adresse dabei steht. Aber du wirst mir helfen können. Ein Verein, der Leute unterstützt, die juristische Schwierigkeiten haben. So ungefähr jedenfalls. Ich bin da nicht ganz mitgekommen. Ich dachte mir, bevor ich mir einen Klaps bescheinigen lasse, frage ich lieber erst in diesem Verein nach. Hier, lies mal. Was heißt das eigentlich? Ozell. Ja, klingelt? Ah ja. Sei doch mal ruhig. Gut, dass Sie anrufen, Bäckermacherin. Sei doch mal ruhig. Der Gärtner, der vom Lietzensee, der kreuzte heute früh hier auf und überreichte uns ein Päckchen mit vielen Entschuldigungen. Aha. Ja, als er im Dunkeln den Hinterkopf von Brückner angefasst habe, sei ihm übel geworden, weil er merkte, er hatte blutige Hände. Ja. Ja, und er hätte sich die Hände schnell in einem Stückchen Stoff abgewischt, das da rumlag. Genau so. Hm? Ja, und er hätte Angst gekriegt und hätte das Stückchen Stoff mit nach Hause genommen. Ja, und nun hätte er immer noch Angst und deshalb gehen wir lieber freiwillig her, bevor wir ihn abholen. Wissen Sie, Ledermann, was das für ein Stückchen Stoff war, an dem er sich die Hände abwischte? Weiß sie doch schon längst. Und wissen Sie, was drauf stand? Du, sie weiß es wirklich schon. Ah, so viel Tüchtigkeit geht einem auf die Dauer auf den Wecker. Ich sagen, Alter, kombinieren. Ja, komm, ja. Irgendwann scheint die Sonne auch für dich. Gut, okay, mach ich. Im Altenheim. Ah ja, Ledermacherin. Im Altenheim ist eingebrochen worden. Ja, das Siegel an Brückners Tür war unverletzt. Die Aktenordner standen alle da wie immer. Aha. Ja, nur die mit der Aufschrift... Meine Theorie stimmt. Ja, die mit der Aufschrift Ozell fehlten. Wenn die stimmt, du, dann gibt's hier zwei Tüchtige. Mhm. Gut, wird erledigt, Ledermacherin. Sie kommt zurück mit der ersten Maschine. Einer soll im Spiegelarchiv anrufen und fragen, ob Material über einen Amtsrichter Bockelmann vorliegt. Naja, Fassen wir noch mal kurz zusammen. Na, mach mal. Ich höre. Also, vormittags am 11. November des vergangenen Jahres tauchen die Maskierten zum ersten Mal auf. Und zwar an der Kreuzung Leibniz-Ecke Kurfürstendamm. Sitzen in Autos, die sie, wie sich später herausstellt, in der Nacht zuvor gestohlen haben. Und rasen mit rhythmischem Gehupe den Kurfürstendamm rauf. Unterwegs fahren sie ein paar parkende Autos, fahren über den Bürgersteig, vier Fußgänger stürzen, verletzen sich. An der Gedächtniskirche verschwinden die Maskierten. Das heißt, die Fahrer nehmen die Masken ab, lassen die Autos in Seitenstraßen stehen, tauchen unter in der Menge der Passanten. Am 23. November bildet sich ein dichter Pulk von Autos, die von Maskierten gesteuert werden, rings um die Filiale der Diskontobank am Theodor-Heuss-Platz. Aus den Autos kommen rhythmische Hubsignale. Gleichzeitig wird in Richtung Kaiserdamm geschossen. Sofort sind alle Straßen menschenleer. Bewaffnete Maskierte dringen in die Bank ein, schießen den Kassierer nieder, raffen Geld zusammen. Im Fernsehzentrum gegenüber beobachten Redakteure und Sekretärinnen den Überfall. Die Maskierten lassen die meisten Autos quer über der Fahrbahn stehen, flüchten mit vier Wagen kurz bevor die Polizei antrifft. Auf der Stadtautobahn Nord verliert sich ihre Spur, die vier Autos werden in Tegel gefunden. Die Gesch- Schosse und Patronenhülsen stammen von amerikanischen Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei dem Überfall wird zufällig eine 75-jährige Passantin durch einen Schuss ins Gesäß verletzt. Laut Zeugenaussagen soll sie, bevor sie ohnmächtig wurde, gerufen haben: dieser verdammte Verein, wenn das dabei rauskommt. Ach übrigens, der Kassierer ist vorübergehend wieder zu sich gekommen. Die Ärzte halten ihn ab Montag für stabil genug, um auf ein paar kurze Fragen zu antworten. Gut, ich gehe hin. Und dann hat noch eine Krankenschwester gesagt, der Kassierer habe während seiner Ohnmacht zweimal gemurmelt: Achtung der Kunde. Achtung der Kunde. Naja, es haben sich zwei ältere Kunden der Bank verletzt, als sie sich während des Überfalls zu Boden werfen mussten. Die Maske, die der Kassierer dem Gangster abgerissen hat, enthält außer den klaren Fingerabdrücken des Kassierers noch andere, die nicht identifiziert werden konnten. Ja, na und? Na Mensch, das lässt doch den Schluss zu, dass zumindest der Bursche, dem die Maske abgerissen wurde, nicht vorbestraft ist. Außer dem Kassierer hat ihn niemand gesehen. Was natürlich sehr schade ist. Also ich glaube, dass er 17 oder 18 Jahre alt ist und einer von Lucifers Lieblingen. Die Lieblinge, deren Fingerabdrücke wir kennen, die könnten doch die gestohlenen Autos gefahren haben. Ach. Das ist alles zu konstruiert. Ach, nun lassen Sie mich doch mal Liedermacherin. Was nun Brückner betrifft, da habe ich mal provisorisch eine Theorie entwickelt. Aber leider hängt sie an zwei Punkten noch durch. Einer davon ist, dass ich die Stammtischstandarte dieses verdammte Mistding nicht unterbringen kann. Aber vielleicht gelingt das noch. Ist doch auffallend, dass gleich zwei Leute aus demselben Altenheim bei Aktionen der Lieblinge zu Schaden kommen. Der Maskierten? Für mich sind die keineswegs mit den Lieblingen identisch. Na schön und gut, aber es ist nun mal meine Theorie und die lautet: Brückner und die Frau mit dem Schuss im Hintern. Keber. Ja, danke, danke. Brückner und Frau Keber haben sich aus irgendwelchen Gründen am Theodor-Heuss-Platz aufgehalten. Sie haben zufällig erkannt, wer sich in einer Nebenstraße Masken aufsetzte. Und die Lieblinge haben... Die Maskierten. Und die Lieblinge haben ihrerseits bemerkt, dass sie bemerkt wurden. Frau Keber und Brückner sollten als lästige Zeugen beseitigt werden. Aber das hat nicht geklappt. Frau Kebers Ausspruch über den verdammten Verein bezog sich auf die Lieblinge. Und Brückner zog es nun vor, zu schweigen, um nicht nochmal in Lebensgefahr zu geraten. Er arrangierte sich mit den Lieblingen. Und deshalb kriegte Brückner in Abständen Geld, um zu schweigen. Vielleicht hat er auf den Geschmack gekommen, vorgestern zu viel gefordert. Wenn es gelingt, nachzuweisen, dass Brückner im November zur Zeit des Überfalls tatsächlich am Theodor-Heuss-Platz war, dann hat meine Theorie viel für sich. Wenn. Und die Lieblinge haben extra am Brückner damit zu erschlagen, dass Dings da diese Standarte angefertigt, hä? Oder Brückner hat es angefertigt, um es immer bei sich zu tragen, wenn er mit den Lieblingen zusammentraf. Ich sag doch, Ledermacherin, das ist mein schwacher Punkt, zugegeben. Also vergessen wir es, erledigt. Aber irgendwas ist doch dran. Ist ja richtig, Zobel. Irgendwas ist dran. Aber was? Und der Wirt vom Charlottenburger Fass weiß auch mehr, als er mir sagt. Ja. Den nehme ich mir nochmal vor. Ja, ist gut. Wie wäre denn Folgendes? Ja. Denn an die Identität von Lieblingen und Maskierten glaube ich nun mal nicht. Ich gehe im Gegenteil davon aus, dass die Maskierten eine für uns zunächst unbekannte Bande sind. Die Michelsen vom Michelsen heißt die Dame. Also okay. Die Michelsen vom Altenheim wusste, Brückner war ein ordentlicher Mensch. Irgendwann kriegte sie raus, dass Brückner unter dem Stichwort Ozell, was immer das heißt, Belege sammelte. Beweise dafür, wie sie sich an den alten Leuten im Altenheim bereicherte. Na und gleichzeitig half Brückner offensichtlich Leuten, die durch Michelsen oder ähnliche, nun sagen wir mal, Ausbeuter in Schwierigkeiten waren. Die Frau, für die er immer die Briefe schrieb, sagte mir, er hat auch für andere Briefe geschrieben. Na sicher gehörte auch die Frau aus Hamburg dazu, durch die ihre Tante Ledermacherin etwas von Ozell erfahren hat. Möglicherweise hat er auch Frau Keber geholfen. Vielleicht war die alte Frau unterwegs zu einer von Brückner empfohlenen Zusammenkunft. Ja. Na, und unterwegs geriet sie in diese Schießerei und machte, schon etwas verwirrt, Brückners Verein für ihre Verletzung verantwortlich. Ich halte nun für möglich, dass der Michelsen die Aktivität von Brückner gefährlich vorkam. Ledermacher, ja. Hier der Rückruf vom Spiegel. Vor 16 Jahren hat es in Lüneburg einen Prozess gegen den früheren Kriegsgerichtsrat Erwin Bockelmann gegeben. Kriegsgerichtsrat? Ja. Bockelmann wurde beschuldigt, Ende März 1945, ein Luftwaffenunteroffizier sowie ein Zahlmeister der ehemaligen deutschen Wehrmacht in einer 10-Minuten-Verhandlung voller Formfehler, ohne Anhörung von Zeugen, Parteien und so weiter, wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt zu haben. Der Unteroffizier wurde auf der Stelle hingerichtet, der Zahlmeister überlebte, weil eine Minute später das Gerichtsgebäude von Bomben getroffen wurde. Dem Zahlmeister ist es gelungen, unterzutauchen. Zeugen haben ihn noch nach 1948 gesehen. Zum Zeitpunkt des Lüneburger Prozesses war er allerdings nicht auffindbar. Bockelmann wurde mangels Beweises freigesprochen. Der ehemalige Zahlmeister hieß... Na? Ja, du machst nicht so spannend. Hermann Brückner. Ach nee. Ja, das ist ein Ding, was? Ja, vielleicht. Moment mal. Brückner lebte seit 9 Jahren in Michelsens Altenheim. Herr Bockelmann ist erst seit knapp 2 Jahren da. Das heißt, Brückner wird zur Zeit des Prozesses bei seiner Tochter in Kalifornien gewesen sein. Vor 9 Jahren ist er zurückgekehrt. Er erfährt von dem Prozess, er hat Beweise gegen Bockelmann, macht Bockelmann ausfindig, zwingt ihn ebenfalls in das Altenheim zu ziehen und erpresst ihn. Vielleicht wusste er, dass Bockelmann irgendwo Geld hat. Eine private Wiedergutmachung. Entweder Geld oder neuen Prozess. Und Brückner führt Buch über die Angelegenheit. Ozell. Ordentliche Zahlung. Erledigt. Hm. Und eines Tages wurde es Bockelmann eben zu viel mit den ordentlichen Zahlungen. Tja. Ja, das könnte hinkommen. Bloß, was hat das mit dem Stammtischfetzen zu tun? Und mit den Maskierten, diesem verdammten Verein? Also, Kinder, ich fahre übers Wochenende zu Frau Keber nach Bad Nauheim. Gut, das wär's für heute. Feierabend. Nee, Moment mal. Sie nehmen also an, die Frau Silber hat mit dem verdammten Verein die Maske gemacht? Ja, zunächst mal nehme ich das an. Danke. Ja, danke. Der Kassierer ist tot. Um 17.32 Uhr gestorben. Vor mehr als 18 Jahren war Katharina Ledermacher Erzieherin gewesen. In einem Schweizer Heim für milieugeschädigte und geistig unterentwickelte Kinder. Fräulein Katharina, sagten die Kinder und zupften sie am Rock, als sie sich am Tisch der Erzieherinnen zum Essen hinsetzen wollte. Fräulein Katharina, warum isst du am Tisch der Verwachsenen? Isst doch mit uns. Wenig später wurde Katharina Ledermacher aus ihrem Schweizer Kinderheim entlassen. Oder wie auf ihrem Protest hin ins Zeugnis geschrieben wurde, man trennte sich in gegenseitigem Einvernehmen. Weil eines Sonntagmorgens in ihrem Zimmer im Bett der nackte Ruedi Scheidt gefunden wurde, der sehr lang und damals noch sehr dünn, die Heimleiterin, die nach Luft rang, freundlich durch seine Nickelbrille betrachtete und ihr einen guten Morgen wünschte. Sali, Mami, wie geht's dir? Meine Kleine, wie das tönt. Wie dem Kalb von der Tochter, die du mit dem Ruedi produziert hast. Du, Mami, bist du am Robert noch treu? Ja, gern. Ehrlich? Naja, für Seitensprünge hast du ja keine Zeit. Hm? Du, Mami, ich habe gerade etwas in der Zeitung gelesen. Bist du an dem Mann mit dem eingeschlagenen Schädel dran? Ja, wo man bei euch an dem See gefunden hat? Ja? Und? Hast du herausgefunden, wer es war? Ob du schon herausgefunden hast, wer es war? Hm? Was? Keine Beweise. Puh, das wäre kein Beruf für mich. Dauernd mit Leichen und Mördern. Und für das hast du mich verlassen. Guten Morgen, Schwester. Wir möchten zu Frau Gertrud Keber. Sie wollen anwesend sein. Ich verstehe. Erster Stock, Zimmer 7. Ich glaube, es geht zu Ende. Der Herr Pfarrer ist schon bei ihr. Du, Mami, Ich habe dir doch an der Weihnachten erzählt, der Rudi hat ein neues Baby. Der Rudi hat eine neue Frau. Das Baby. Ja. Und jetzt haben wir doch den überdachten Swimmingpool fertig. Gestern Abend haben wir ihn eingeweiht. Das sagt doch die blöde Kuh, die kann nicht einmal schwimmen. Und lacht auch noch, wie wenn sie weiss Gott, was herausgefunden hat. Also, sie steht vor dem Wasser. Vor dem Becken. Haltet der Rudi fest, der gerade vorbei will, einen Köpfchen machen. Einen Kopfsprung. Zeigt auf mich, ich komme gerade viertel Blut aus dem... Mami, nackt. Aus dem blöden Wasser. Und da sagt die Kuh, schau mal, die Bart hat die gleiche Farbe wie die Haare vom Schneck von der Gattinka. Wie die Haare vom Schneck von der Gattinka, die Kuh, die Blöde. Gleich kommt der Leib des Herrn, Tante Gertrud. Da seid ihr ja, Kinder. Kommt, gebt mir die Hände. Wir können gleich Tee trinken oder Wein. Du siehst wohl aus, Jochen. Und auch du hast dich rausgemacht, Kari. Mutter, ihr wollt doch den Leib des Herrn, nicht wahr? Ihr wollt ihn doch. Ja, Tante Gertrud hat ihn sich immer gewünscht. Sie hat es mir ausdrücklich gesagt. Also, Mutter, passt auf, der Leib des Herrn. Oh, Mami, ich möchte da weg. Ich möchte bei euch leben. Geht das? Bitte, bitte, sag, dass es geht. Schnüff, schnüff. Der Rudi? Ah, oh, der wird schon einverstanden sein. Das bringe ich fertig, Mami. Ich schlage ihm vor, wir machen einfach alles umgekehrt. Ah ja, statt dass ich bei ihm wohne und euch in der Ferien besuche, wohne ich bei euch und besuche ihn. Kein Problem, Mami. Würdest du dich freuen? Oh, Mammeli. Was? Ach, Blödsinn. Leichen und Mörder. Stell dir vor, ich habe schon ganz allein auf den Topf. Kackarsch, Mist, wieso musst du den Robert fragen? Mach dir denn nicht, was du willst? Mami, erklär doch dem Robert, dass eine unerhört rasante Frau mit schwarzem Kopfhaar und schwarzem Schneckhaar auf ihn zuschweben wird. Ah ja, vielleicht sagt er dann ja. Aber klar, ihr werdet für die rasante Frau sicher eine Schule finden. Macht mal, ihr findet schon eine. Du, warum nicht am Robert seine Schule? Dann legt mir einen flotten Dreher hin. Hm? Oh, der Robert ist nicht scharf auf Jungfrauen. Ja gut, ich werde noch an mir arbeiten. Ostern komme ich, gell? Nein, ich drehe nicht auf. Ja, ich sage am Rudi, du rufst ihm nächste Woche an, wenn du die Leichen und Mörder sortiert hast. Also, ciao, Mami. Und sag deinem Robert einen schönen Gruß. Ciao. Schon zu Ende? Noch nicht. Das hätte mich auch gewundert. Der Herr Pfarrer braucht immer sehr lang. Wenn er den Kaplan schickt, geht's schneller. Hoffentlich hat die Frau Müller nicht gestört. Sie spinnt ein bisschen. Jeden Sonntag vor dem Mittagessen deckt sie den Tisch zum Teetrinken für ihren Sohn und ihre Schwiegertochter. Aber von denen hat sich noch nie jemand blicken lassen. Ich hab Hunger. Muss ich jetzt in so eine richtige schöne, kleine, gemütliche Kneipe. Und dann ordentlich knackig Wasser essen, hm? Ach so. Bei dir kommt jetzt so langsam die Kommissarin wieder durch, was? Naja. Schön, Bad Nauheim war pleite, aber. Es war doch schön mit uns beiden. Oder? Verdammte Verein. Sag mal, machen Sie das mit Absicht oder war das Zufall? Nach den Zeugenaussagen, Götze die Gewohnheiten von ihm zu verselbigen. Einzeln und auf Umwegen. Zu ihrem Sammelplatz, da gegenüber vom Rastas grünhaltige Kronprinzessinweg zu fahren. Ah ja. Und zwar meistens sonntags. Und bei gutem Wetter geht es meist schon nachmittags los. Da rasen sie bis nachts eben ein paar Mal über die Arbus. Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung sind fast alle schon mal dran gewesen. Würde mich nicht wundern, wenn sie jetzt wieder in der Lietzensee-Gegend loslegen würden. Wieso denn gerade in der Lietzensee-Gegend? Um zu provozieren. Wen? Tja, ich vermute die Maskierten. An welchen Wochentagen? Ja, an allen, außer sonntags und mittwochs. Sag mal, findest du das logisch, was du da vermutest? Wenn die Maskierten nur sonntags und mittwochs nicht beobachtet werden, die Lieblinge sich aber fast ausschließlich an diesen beiden Tagen bemerkbar machen, dann liegt doch wohl der Schluss näher, dass Aktionen der Maskierten sonntags oder mittwochs deshalb nicht stattfinden, weil sie an diesen Tagen ohne Maske als Lucifers Lieblinge rumkochen. Und wieso nimmst du an, die Maskierten sind in der Lietzensee-Gegend zu erreichen? Nur weil sie da den Buchhalter umgebracht haben. Brückner, da war er wieder, Hermann Brückner, der Buchhalter. Sie fuhren am Funkturm vorbei, über die Lietzenseebrücke in die Kantstraße, Amtsgericht. Brückner, Brahms, Bockelmann? Wie hieß der frühere Oberbürgermeister von Frankfurt? Bockelmann. Herr Bockelmann öffnet nie, solange er Musik hört. Du, halt mal. Was denn? Halt doch mal an, ich muss mal drin. Ja, meine Schöne, was musst du denn? Mensch, Telefon liegen. Was ist das denn da? Weiter? Ach, nee. Sieh mal nach vorne. Ja. Sieht aus, als ob du gleich dienstlich tätig werden müsstest. Oh Gott. Ja, guck dir das mal an. Mhm. Ich glaube, ich komme da gar nicht durch. Nee. Schau doch mal das oben. Ich komme da nicht durch. Ich komme da überhaupt nicht durch. Ja, hier steht den ganz fest. Muss ja mal durchgeführt werden. Die Huren hier vielleicht nach. Ihr Schweine! Was habt ihr denn das dazu gemacht? Ja, Wachmeister, vielleicht können Sie mir mal sagen, wie ich das machen soll. Na, da bin ich aber gespannt. Oi. Lieblich ist das. Er hat ja ein Tönchen am Leibe, du. Vorsicht da vorne. Gehen Sie mal beiseite. Hast du das öfter so? Ja, das ist mein täglich Brot. Na, entzückend. Hm. Da bin ich doch richtig froh, dass ich Studienrat bin. Hm, ich auch. Ja, bitte? Ich höre, Frau Ledermacher, Sie haben dem Vernehmungsrichter gegenüber Ihre Absicht geäußert, alle gestern festgenommenen Rocker wieder freizulassen. Ja. Das ist mir unverständlich. Die Gründe, die gestern Abend zu einer Festnahme der Lieblinge führten, reichen nicht aus, sie weiterhin festzuhalten. Da bin ich aber anderer Ansicht. Zum Beispiel haben wir da immer noch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Darüber muss der Vernehmungsrichter entscheiden. Sagen Sie mal, Frau Ledermacher, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass wir die Lieblinge eingesammelt haben, damit Sie endlich die Verantwortlichen für den Tod Hermann Brückners herausfinden können? Herr Lohmann, ich bin dabei, die Verantwortlichen für den Tod Hermann Brückners herauszufinden. Aber ich höre, von Hermann Brückner ist bei Ihnen nicht die Rede. Allerdings nicht. Sondern Sie versuchen, die Lieblinge zur Wiedergabe des Rhythmus der Hubgeräusche zu veranlassen. Ja. Ist das Ihr Ernst? Sie wollen nur den Rhythmus der Hubgeräusche erfahren? So verhält es sich, Herr Staatsanwalt. Und wer Hermann Brückner umgebracht hat, wollen Sie nicht erfahren? Ja, auch. Auch? Und wo suchen Sie dann, wenn man fragen darf, den Täter? Nicht unter den Lieblingen. Ach, vielleicht in Bad Nauheim, ja? Das war ja wohl auch ein Schlag ins Wasser. Wäre meine Zeuge nicht gestorben, Herr Staatsanwalt, dann wäre ich jetzt weiter. Ach, Mist, verdammter. Auf wen schimpfst du, Schöne? Auf mich. Wieder mal aus der Rolle gefallen? Was liest denn du? Hochinteressant. Bericht des Ausschusses für Kleinschreibung. Aha. Stimmt übrigens nicht. Was bitte? Ich schimpf doch nicht auf mich. Sondern? Auf dich. Na, na. Du hast 20.000 Jahre mein Gehirn falsch programmiert. Nach den neuesten Forschungsergebnissen sogar 2 Millionen Jahre. Noch schlimmer. Ich denke, wir sind gerade dabei, das zu ändern. Sag mal, Zobel. Von den Lieblingen war gestern Abend keiner im Charlottenburger Fass, oder? Nee, keiner. Aber der Wirt hat um Polizeischutz gebeten, weil er einen Rockerüberfall befürchtete. Das heißt also, der Wirt hat sie erwartet, hat sie vielleicht schon gehört? Nee, sicher sogar. Hat die Polizei benachrichtigt? Ja, und dann saß er zitternd da und wartete auf die Lieblinge, die zur gleichen Zeit vom Amtsgericht 2 Straßen weiter hochgenommen wurden. Tja, dann frage ich mich, was wollen die Rocker von dem Wirt? Zobel, Sie haben doch die ganze Zeit schon den Eindruck, dass mit dem Charlottenburger Fass irgendwas nicht stimmt. Tja, sicher. Gehen Sie hin mit Doris, klopfen Sie mal auf das Fass. Und wenn das Fass noch nicht geöffnet hat, geht ihr zum Wirt in die Wohnung und quetscht ihn da aus. Ja, mit Vergnügen, Ledermacherin. Ach übrigens, Lohmann hat dem Chef vorgeschlagen, dass wir das Verfahren in Sachen Ledermachers Lieblinge, so nannte er das, abgeben. Aber der Chef wollte nicht. Naja, Lohmanns Lieblinge hört sich auch wesentlich uninteressanter an. Ich kann meine Lieblinge verabschieden. Was denkst du denn? Du willst ja die alte mal umlegen, wa? Na Mutter, Bruch gemacht, wa? Blamiert, wa? Sie sind Gisela? Ja. Gisela Klemm? Ja. Den Klemm kannst du weglassen. Ich soll da Klemm die noch. Sie werden jetzt entlassen. Oh. Wir haben Verfahren zu erwarten wegen Verkehrsgefährdung und ruhestörendem Lärm. Ich grüll auf der Straße. Ihr geht doch sicher heute Abend ins Charlottenburger Fass. Na und? Ist doch eigentlich kein Rockerlokal. So nicht, Mutter, ja, so nicht. Zu Kurzschick fehlt dir noch der Lolli. Na, wo ist er denn, der Lolli? Zeig doch mal her. Auf Erpressung stehen übrigens harte Strafen. Auch für Jugendliche. Und das Lokal steht unter Polizeischutz. Na, endlich. Ja? Was denn jetzt, Mutter? Kann man nicht gehen? Einige von euch werden unten am Tor von Eltern oder Erziehungsberechtigten. Oh, so süß. Kann er mich umgehen nach Hause oder den jeweiligen Betrieb? Gut, oh, dass jeder weiß, dass ich auf die Bullen scheiße komme. Alles geht doch. Katharina, sag mal, wie wäre denn das? Wir heiraten noch mal ein Kind. Ein Kind? bist du, Dicker? Kriminalkommissar mit Baby. Wozu ist denn das gut? Lea ohne Kinder, wozu ist denn das gut? Alles. Ich meine, wenn du keins kriegen willst, dann können wir ja erst adoptieren. Oder zwei. Warum? Warum nicht? Würdest du auf Halbtagsarbeit umsteigen? Halbtagsarbeit? Bei der Kripo? Ich? Leidest du darunter, weil ich so selten Zeit für uns beide habe? Nur wenig. Du brauchst die Kommissarin, was? Ja. Ich brauch sie. Ja, hier nochmal das Kundendienstverzeichnis der Diskontobank. Die Namen der Leute, die während des Überfalls in der Bank waren, die stehen ja fest, nicht? Ich meine, Brückner war nicht unter ihnen. Unter denen? Nee. Nee. Diese Leute, die während des Überfalls zufällig in der Bank waren, die könnte man natürlich als Kunden der Bank bezeichnen. Wir haben das ja auch gemacht, nicht? Wie, ich meine, sie wollten Geld wechseln oder einzahlen. Aber keiner von ihnen hat ein Konto bei der Bank. Kann ein Angestellter der Bank sie als Kunden ansehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Wenn der Kassierer also in dem Moment, wo einem der Bankräuber die Maske heruntergerissen hat, ausruft, Achtung, der Kunde, ja, dann müssen wir doch annehmen, dass... Dass er... Das ist ein Ding. Das ist ein Hammer. Dann müssen wir annehmen, dass der Kassierer einen wirklichen Kunden der Bank gesehen hat. Ja. Und deshalb werden wir jetzt das Labor bitten, schleunigst die Fingerabdrücke von der Maske mit den Fingerabdrücken von Hermann Brückner zu vergleichen. Sieh mal an, der alte Brückner. Goldbrille schlägt zu, oder? Ja. Ja, aber wenn er doch alles so ordentlich abheftete, warum haben wir unter Belege jährlich keinen einzigen Kontoauszug gefunden? Ja, weil er die Kontoauszüge unter Otzel ablegte. Vermutlich. Sie hörten Mord am Lietzensee, zweiter Teil des Kriminalhörspiels von Richard Hay. Unter der Regie von Jörg Jannings sprachen Renate Küster als Katharina Ledermacher und Peter Fitz, Gerd Hauke, Wolfgang Kondrus, Peter Schiff, Helga Kraus, Hermann Lause, Walter Blum, Johanna Hofer, Ursula Schäpi, Rudi Schmidt und andere. Wir brachten eine Gemeinschaftsproduktion des RIAS Berlin und des Südwestfunks aus dem Jahre 1976. Den dritten und letzten Teil hören Sie heute in einer Woche wieder in der Nacht zum Samstag um 0.05 Uhr. Meine Damen und Herren, bis zu den Nachrichten bleibt uns noch ein bisschen Zeit. Hören Sie den...